Kundgabe 5331. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.3.1952. Irdisches Wissen im Jenseits. Alle Erkenntnisse nützen euch Menschen nicht, die ihr euch irdisch gewonnen habt, denn sie haften euch nur an, solange ihr auf Erden lebt. Tretet ihr in das jenseitige Reich ein, dann ist euch jede Erinnerung daran verloren gegangen, so ihr euch nicht geistig einen Reifegrad erworben habt, der euch tauglich macht für das Lichtreich, wo ihr hell und klar um alles wisset und ihr auch irdisches Wissen im Notfall verwerten könnet, das euch dann geblieben ist. Doch für eine ungläubig von der Erde geschiedene Seele sieht es dann schlecht aus. Denn je mehr sie an irdischem Wissen besaß, desto mehr kommt ihr der armselige Zustand zu Bewusstsein, nun völlig ohne Wissen zu sein, sich wenig oder gar nicht erinnern zu können und sich in keiner Weise hervortun zu können. Solchen ungläubigen Seelen fehlt auch oft die Erinnerung an ihre Lebensverhältnisse auf Erden. Und sie findet die Erinnerung erst dann wieder, wenn sie sich bemüht, zur Höhe, zum Licht zu gelangen. Dann ist sie aber auch für jede Erhellung überaus dankbar und erkennt daran ihren Zustand, ihre Versäumnis auf Erden und auch oft ihre Schuld. Immer wieder sei euch dies gesagt, dass ihr euch euer Los in der Ewigkeit selbst schaffet auf Erden, dass ihr euch hüten sollet auf Erden nach irdischen Gütern, Ruhm, Ehre und übergroßem irdischen Wissen zu streben, weil alles dieses vergänglich ist. Irdisches Wissen schützet euch nicht vor der Finsternis des Geistes. Im Gegenteil, irdisches Wissen kann viel dazu beitragen, euren Geist zu verfinstern. Und davor sollet ihr immer gewarnt werden. Denn schwer ist es dann für eine Seele, sich Kenntnisse zu sammeln im geistigen Reich, die nie zuvor dafür aufgeschlossen war, was das geistige Reich ihr bieten wollte, weil sie durch irdisches Wissen sich unfähig machte für geistiges Wissen. Doch überaus segensreich kann eine Seele wirken im geistigen Reich, die Licht besitzt, geistig und irdisch. Denn sie kann auch den Erdenmenschen beistehen und sie beraten in irdischen Nöten und ihr irdisches Wissen verwerten, wo es Not tut. Die Seelen der Finsternis werden zwar auch oft von unteren Kräften beeinflusst, sich kundzugeben und mit ihrem vermeintlichen Wissen hervorzutreten. Doch dann ist es nicht mehr die Seele selbst, sondern die durch sie sich äußernden finsteren Kräfte, die bewusst Irrtum zu streuen suchen unter die Menschen, um das Denken derer zu verwirren, zugunsten der finsteren Macht. Darum sind auch Verbindungen von der Erde zum geistigen Reich schädlich, wenn nicht die geistigen Voraussetzungen da sind, dass geistig strebende Menschen sich bewusst mit der Lichtwelt verbinden, wenn sie belehrt werden wollen, jedoch finsteren Kräften keine Gelegenheit geben, sich zu äußern, durch Gebet um Schutz vor Irrtum und schlechten Wesen. Licht austeilen können nur Wesen, die selbst im Licht stehen. Und diese Wesen sollen bewusst angerufen werden. Und ihr Wissen werden sie gern austeilen und den Menschen geben, die empfangen wollen, geistiges Gut. Weil solches allein wertvoll ist und unvergänglich. Weil solches allein die Seele mit hinübernehmen kann in das geistige Reich. Amen.